Mysterien von Knut Hamsun. Es liest Walter Hilsbecher. Folge 19. Jetzt begannen aber auch die übrigen Geschichten zu erzählen und die Uhr schlug eine Stunde nach der anderen. Es ging auf den Abend zu. Nagel saß die ganze Zeit schweigsam da. Er begann zu frieren. Schließlich stand er auf und wollte gehen. Er konnte Dagny doch wohl nicht mit dem Brief bemühen. Darauf musste er lieber verzichten. Vielleicht würde er den Doktor morgen treffen und konnte ihm den Brief übergeben. Seine glückliche Stimmung war verflogen. Als er gerade im Begriff war zu gehen, stand zu seiner großen Verwunderung auch Dagny auf. Sie sagte, »Nein, ihr erzählt so viel Unheimliches, dass ich auch noch ganz ängstlich werde. Ich will jetzt sehen, dass ich heimkomme, bevor es dunkler wird.« Und sie verließen zusammen den Garten. Nagel wurde warm vor Freude. Nun konnte er ihr doch den Brief geben. Niemals würde er dazu bessere Gelegenheit finden. »Wollten Sie nicht mit mir sprechen?« rief ihm der Doktor nach. »Nein, eigentlich nicht«, entgegnete er ein wenig verwirrt. »Ich wollte Sie begrüßen und es war so lange Zeit her seit dem letzten Mal. Leben Sie wohl!« Sie waren beide unruhig, während sie durch die Straßen gingen. Auch Dagny war unruhig. Sie begann vom Wetter zu sprechen, wie milde es heute Abend war. Ja, still und mild. Auch er wusste nichts zu sagen. Er ging und sah sie an. Sie hatte noch die gleichen Samtaugen und denselben hellen Zopf über den Rücken hinab. Alle Gefühle seines Herzens erwachten von Neuem. Ihre Nähe berauschte ihn. Und er fuhr sich mit der Hand über die Augen. Jedes Mal, wenn er sie wieder sah, war sie schöner und schöner. Er vergaß alles, vergaß ihren Hohn, vergaß, dass sie Martha vor ihm verborgen und dass sie ihn in unbarmherziger Weise mit einem Taschentuch in Versuchung geführt hatte. Er musste sich abwenden, um nicht von Neuem zu erliegen. Nein, jetzt musste er sich aufrechthalten. Er hatte sie vorher zweimal bis zum Äußersten gebracht. Er war doch ein Mann. Sie waren in die Hauptstraße gekommen. Das Hotel lag zur Rechten. Sie sah aus, als wolle sie sprechen. Stillschweigend schritt er neben ihr her. Ob er wohl mit ihr durch den Wald gehen durfte? Plötzlich sah sie ihn an und sagte, »Ich danke Ihnen für Ihre Erzählung. Sind Sie jetzt ängstlich? Das dürfen Sie nicht sein.« Sie war heute sanft und gut. Er wollte sofort das Gespräch auf den Brief bringen. »Ich würde Sie gern um einen Gefallen bitten«, fing er an. »Aber ich darf vielleicht nicht. Sie wollen mir jetzt wohl keinen Gefallen erweisen.« »Doch, sogar gerne«, erwiderte sie. Er fuhr mit der Hand in die Tasche, um den Brief herauszuholen. »Ich wollte Sie bitten, diesen Brief zu besorgen. Es ist nur eine Mitteilung, etwas nicht von Wichtigkeit, aber er ist an Fräulein Gude. Sie wissen vielleicht, wo Fräulein Gude sich aufhält. Sie ist verreist.« Dagny blieb stehen. Ein merkwürdig verschleierter Blick drang aus diesen blauen Augen. Eine Zeit lang blieb sie vollkommen unbeweglich stehen. »An Fräulein Gude«, sagte sie. »Ja, wenn Sie so freundlich sein wollen. Es eilt ja nicht. Er kann vielleicht auch liegen bleiben.« »Doch, doch«, sagte sie plötzlich. »Geben Sie ihn nur her. Ich werde doch wohl einen Brief von Ihnen an Fräulein Gude besorgen können.« Und als sie den Brief in die Tasche gesteckt hatte, nickte sie plötzlich und sagte, »Dank für heute Abend. Jetzt muss ich gehen.« Damit sah sie ihn wieder an und ging. Er blieb zurück. Warum hatte sie so schnell abgebrochen? Und sie hatte ihn doch nicht böse angesehen, als sie ging. Im Gegenteil. Und trotzdem war sie auf einmal gegangen. Jetzt bog sie in der Richtung zum Pfarrhof ab. Jetzt war sie weg. Als er sie nicht mehr sehen konnte, ging er ins Hotel. Sie hatte einen schneeweißen Hut aufgehabt. Und sie hatte ihn so merkwürdig angesehen. Er setzte sich auf das Sofa und blätterte in einem Buch, las aber nicht. Er stand auf und ging unruhig ans Fenster. Ohne es sich einzugestehen, wagte er kaum auf die Straße zu sehen, aus Furcht. Seine Augen könnten möglicherweise wieder einem ungewöhnlichen Anblick begegnen. Seine Knie begannen zu zittern. Was fehlte ihm? Er ging wieder zurück zum Sofa und ließ das Buch zu Boden fallen. Es hämmerte in seinem Kopf. Er fühlte sich tatsächlich krank. Kein Zweifel, er hatte Fieber. Die beiden Nächte hintereinander, die er im Wald gelegen hatte, hatten ihn nach und nach angegriffen und vom Scheitel bis zur Sohle durchkältet. Noch während er im Garten des Doktors saß, hatte er zu frieren angefangen. Nun, das ging wohl vorüber. Es war nicht seine Gewohnheit, wegen einer kleinen Erkältung zu verzagen. Morgen würde er wieder gesund sein. Er klingelte und ließ sich Cognac bringen. Aber der Cognac übte keine Wirkung, berauschte ihn nicht einmal. Und vergebens trank er mehrere große Gläser aus. Das Schlimmste war, dass nur noch sein Kopf versagte. Er konnte nicht mehr klar denken. Wie war er doch im Lauf einer Stunde mitgenommen worden? Was nun? Warum blähten sich die Vorhänge so unruhig, da doch kein Wind ging? Hatte das eine Bedeutung? Er stand wieder auf und betrachtete sich im Spiegel. Er sah verstört und schlecht aus. Ja, sein Haar war stärker ergraut und seine Augen hatten rote Ränder. Es klopft an die Tür. Und der Wirt tritt ein. Er bringt ihm endlich seine Rechnung, eine lange Rechnung auf 2 Blättern. Im Übrigen lächelt er und ist äußerst höflich. Nagel greift sofort zur Brieftasche und beginnt darin zu suchen. Währenddessen fragt er aber, von bangen Ahnungen durchbebt, wie viel es sei. Und der Wirt antwortet: Übrigens habe es gerne Zeit bis morgen oder bis zu einem anderen Tag, es eile nicht. Ja, Gott weiß, ob er bezahlen könne, vielleicht könne er es nicht. Und Nagel findet kein Geld. Er wirft die Brieftasche auf den Tisch und beginnt seine Taschen zu durchsuchen. Er ist ganz ratlos und sucht kläglich überall. Schließlich durchsucht er sogar seine Hosentaschen, bringt einiges Kleingeld zum Vorschein und sagt: Hier habe ich etwas Geld, aber das reicht wohl nicht. Zählen Sie selber nach. Nein, sagt auch der Wirt, das reicht nicht. Auf Nagels Stirn bricht der Schweiß aus. Er will dem Wirt vorläufig diese paar Kronen geben und sucht sogar noch in seinen Westentaschen, ob er nicht auch dort etwas Kleingeld finden könnte. Findet jedoch nichts. Der Wirt sieht nicht mehr zufrieden aus. Sogar seine Höflichkeit verlässt ihn. Und er nimmt Nagels Brieftasche, die noch auf dem Tisch liegt, und beginnt sie selbst zu untersuchen. »Ja, bitteschön«, sagt Nagel, »da können Sie selbst sehen, es sind nur Papiere darin. Ich verstehe das nicht.« Aber der Wirt öffnet das mittlere Fach und lässt die Brieftasche plötzlich fallen. Sein Gesicht wird ein einziges, großes, erstauntes Lächeln. »Da sind Tausender«, sagt er. »Sie scherzten also. Sie wollten nur versuchen, ob ich einen Spaß verstünde.« Nagel wurde froh wie ein Kind. Er atmete erleichtert auf und sagte: Ja, nicht wahr? Ich scherzte nur, es fiel mir ein wenig Spaß zu treiben. Gott sei Dank habe ich noch viel Geld. Sehen Sie nur her. Es waren auch viele große Scheine, eine Masse Geld in 1000-Kronenscheinen. Der Wirt musste gehen und wechseln, um zu seinem Geld zu kommen. Aber noch lange, nachdem er gegangen war, standen die Schweißperlen auf Nagels Stirn. Und er zitterte vor Aufregung. Eine Weile später fiel er auf dem Sofa in einen unruhigen Schlummer, lag da und wand sich im Traum, sprach laut, sang, rief nach Cognac und trank im Halbschlaf. Sarah sah wiederholt nach ihm, und obwohl er dann beinahe die ganze Zeit mit ihr sprach, verstand sie nur wenig von dem, was er sagte. Er lag mit geschlossenen Augen da. Nein, er wollte sich nicht ausziehen. Was dachte sie denn? War es denn nicht mitten am Tag? Er hörte deutlich die Vögel zwitschern. Sie solle den Doktor lieber nicht holen. Nein, der Doktor würde ihm nur eine gelbe Salbe und eine weiße Salbe geben. Und diese beiden Salben würde man dann gewiss verwechseln und verkehrt anwenden und ihn damit auf der Stelle töten. Carlsen sei daran gestorben. Sie erinnerte sich doch an Carlsen. Ja, er sei daran gestorben. Carlsen war eine Angel in die Kehle geraten, und als der Doktor mit seinen Medizinen kam, zeigte es sich, dass es nur ein Glas mit ganz gewöhnlichem Tauf- oder Brunnenwasser war, an dem er erstickt war. Sarah, Sie dürfen mir nicht glauben, dass ich betrunken bin, nicht wahr? Ideenassoziation, hören Sie, Enzyklopädisten und so weiter. Zählen Sie an den Knöpfen ab, Sarah, und sehen Sie, ob ich betrunken bin. Och, jetzt gehen die Mühlen der Stadt. Gott, in welch einem Rabenwinkel leben Sie, Sarah. Ich möchte Sie aus der Gewalt Ihrer Feinde befreien, wie es geschrieben steht. Fahrt zur Hölle, fahrt zur Hölle. Wer sind Sie übrigens? Ihr seid alle miteinander falsch, und ich werde einen jeden von euch in die Enge treiben. Das glauben Sie nicht? Oh, wie ich euch beobachtet habe. Ich bin überzeugt, dass Leutnant Hansen Minute zwei wollene Hemden versprochen hat. Aber glauben Sie, Minute hätte sie bekommen? Und meinen Sie, dass Minute gewagt hätte, das einzugestehen? Minute wagte nicht, das einzugestehen. Er verkroch sich. Was sagen Sie dazu? Irre ich nicht, Herr Gröger? Dann sitzen Sie jetzt wieder da und lachen dreckig hinter Ihrer Zeitung. Sind Sie noch da, Sarah? Gut. Wenn Sie noch 5 Minuten hier sitzen bleiben wollen, will ich Ihnen etwas erzählen. Abgemacht? Aber stellen Sie sich zuerst einen Mann vor, dem die Augenbrauen nach und nach ausfallen. Ferner muss es mir gestattet sein, Sie zu fragen, ob Sie jemals in einem Bett geschlafen haben, das knarrte. Zählen Sie an den Knöpfen ab, ob Sie das getan haben. Ich habe Ihnen sehr misstraut. Übrigens habe ich alle Leute der Stadt misstrauisch beobachtet. Und ich habe mich meiner Aufgabe gut entledigt. Ich habe euch jedes Mal eine Menge ungeheuer reicher Gesprächsthemen gegeben und Unordnung in euer Leben gebracht, in euer ehrsames Blinddarm-Dasein. So, dann rate ich Ihnen, wohlgeachtetes Mädchen Sarah Josefs Tochter, klare Fleischsuppe zu essen, solange sie warm ist. Denn wenn sie so lange steht, bis sie kalt ist, dann ist es, Gott verdamm ich, nur noch Wasser. Mehr Cognac, Sarah. Mir tut der Kopf weh. An beiden Seiten und in der Mitte oben. Es tut ganz merkwürdig weh. Wollen Sie nicht etwas Warmes haben? Fragt Sarah. Etwas Warmes? Was dachte sie doch? In einem Augenblick würde es in der ganzen Stadt bekannt sein, dass er etwas Warmes getrunken hätte. Er habe nicht vor, Ärgernis zu erregen. Er wolle als guter Steuerzahler auftreten, nach Vorschrift auf dem Weg zum Pfarrhof spazieren gehen und die Dinge niemals so unselig anders als andere Leute anschauen. Die Hand zum Schwur hoch. Sie solle nicht furchtsam sein. Er habe wirklich da und dort Schmerzen. Aber eben deshalb ziehe er sich lieber nicht aus. Dann ging es schneller vorüber. Man müsse hart gegen hart setzen. Es wurde immer schlimmer mit ihm. Und Sarah saß wie auf Nadeln. Am liebsten wäre sie davongelaufen. Aber er merkte es sofort, wenn sie aufstand, und fragte dann, ob sie ihn verlassen wolle. Sie wartete darauf, dass er in tiefen Schlaf fallen würde, wenn er sich müde geschwätzt hätte. Ja, wie er schwätzte, ständig mit geschlossenen Augen und das Gesicht rot von Hitze und Fieber. Er hätte eine neue Art herausgefunden, Frau Stenersens Johannisbeerbüsche von den Läusen zu befreien. Die bestand darin, dass er eines schönen Tages in einen Laden gehen wollte, um einen Blecheimer voll Petroleum zu kaufen. Danach würde er sich auf den Markt begeben, seine Schuhe ausziehen und das Petroleum hineinschütten. Dann alle beide anzünden, einen Schuh nach dem anderen, und endlich auf bloßen Strümpfen rundherum tanzen und dazu singen. Das musste an einem Vormittag geschehen, wenn er wieder gesund war. Er wollte einen förmlichen Zirkus daraus machen, eine ganze Pferdeoper, und mit einer Peitsche dazu knallen. Endlich begann er davon zu fabeln, wie hoch wohl die Zimmer in Konsul Andresens Wohnung sein könnten. 3,5 Ellen, 3,5 Ellen, rief er immer wieder. Aber im Ernst, er läge wirklich da und habe eine Angel in der Kehle, es sei keine Einbildung, und er blute, es täte ihm ziemlich weh. Endlich gegen Abend schlief er ein. Gegen 10 Uhr wachte er wieder auf. Er war allein und lag noch auf dem Sofa. Die Decke, die Sarah über ihn gebreitet hatte, war zu Boden gefallen, aber er fror trotzdem nicht. Sarah hatte auch die Fenster geschlossen. Er öffnete sie wieder. Es kam ihm vor, als sei er wieder klar im Kopf. Aber er war matt und zitterte. Der dumpfe Schrecken ergriff ihn wieder. Wenn es in den Wänden krachte oder von der Straße her ein Ruf herauftönte, fuhr es ihm durch Mark und Bein. Vielleicht würde es vorübergehen, wenn er sich zu Bett legte und bis morgen schlief, und er kleidete sich aus. Er konnte jedoch nicht schlafen. Er blieb liegen und dachte an alle seine Erlebnisse in den letzten 24 Stunden, von gestern Abend an, als er sich in den Wald hinausbegab und das kleine Wasserfläschchen leerte, bis jetzt, da er ziemlich mitgenommen auf seinem Zimmer lag und vom Fieber geplagt wurde. Wie lang hatten diese Stunden gedauert? Und die Angst wollte ihn nicht verlassen, diese dumpfe und geheime Empfindung, dass er einer Gefahr, einem Unglück nahe sei. Was hatte er denn getan? Wie es rings um sein Bett flüsterte. Das Zimmer war von einem zischelnden Murmeln erfüllt. Er faltete die Hände und glaubte zu schlafen. Plötzlich sieht er seinen Finger an und bemerkt, dass der Ring fehlt. Augenblicklich beginnt sein Herz stärker zu arbeiten. Er sieht genauer hin. Ein schwacher, dunkler Rand um den Finger, aber kein Ring. Allmächtiger Gott, der Ring war weg. Ja, er hatte ihn ins Meer geworfen. Er hatte ja nicht geglaubt, dass er ihn noch brauchen würde, da er sterben sollte. Daher warf er ihn ins Meer. Aber jetzt war er weg, der Ring war weg. Er springt wieder aus dem Bett, zerrt sich die Kleider an und taumelt wie ein Verrückter im Zimmer herum. Es war 10 Uhr, bis 12 Uhr muss der Ring gefunden sein, dachte er. Schlag 12 war die letzte Sekunde. Er stürmte die Treppe hinunter, auf die Straße hinaus, den Speichern zu. Vom Hotel aus wird er beobachtet. Aber er kümmert sich nicht darum. Er ermattet wieder, seine Knie schlottern, und nicht einmal das merkt er. Ja, jetzt hatte er den Grund zu dieser schweren Angst gefunden, die ihn den ganzen Tag bedrückt hatte. Der Eisenring war weg, und die Frau mit dem Kreuz bei ihm erschienen. Vor Schrecken ganz außer sich springt er am Quai unten in das nächstbeste Boot. Es ist am Land befestigt und er kann es nicht losmachen. Er ruft einen Mann an und bittet ihn, das Boot frei zu machen. Der aber antwortet, das wage er nicht, es sei nicht sein Boot. Ja, aber Nagel wollte alles auf sich nehmen. Es gelte den Ring, er wollte das Boot kaufen. Ob er denn nicht sehen könne, dass das Boot mit einem Schloss angehängt sei. Ob er das Schloss nicht sehen könne. Nun, dann nehme er ein anderes Boot, und Nagel sprang in ein anderes Boot. »Wo wollen Sie hin?« fragt der Mann. »Ich will den Ring suchen. Sie kennen mich vielleicht. Ich habe hier einen Ring gehabt. Sie können selbst das Merkmal sehen. Ich lüge also nicht. Und jetzt habe ich den Ring weggeworfen. Er liegt irgendwo da draußen.« Der Mann versteht diese Rede nicht. »Sie wollen einen Ring auf dem Grund des Meeres suchen?« sagt er. »Ja, ganz richtig«, antwortet Nagel, »Sie verstehen mich, wie ich höre. Denn ich muss doch meinen Ring haben, das sehen Sie doch selbst ein. Kommen Sie und rudern Sie mich.« Der Mann fragt wieder, »Sie wollen einen Fingerring suchen, den Sie ins Meer geworfen haben?« »Ja, ja, und kommen Sie nun, ich werde Ihnen viel Geld dafür geben.« »Gott stehe Ihnen bei, lassen Sie das lieber sein. Wollen Sie ihn mit den Fingern herausholen?« »Ja, mit den Fingern, das ist mir gleich. Ich schwimme wie ein Aal, wenn es darauf ankommt. Vielleicht können wir statt der Finger etwas anderes finden, um ihn heraufzuholen.« Und der Mann steigt wirklich in das Boot. Er setzt sich hin, um über die Sache zu sprechen. Aber er dreht das Gesicht weg. So etwas zu versuchen, sei doch verrückt. Wäre es ein Anker oder eine Kette gewesen, dann hätte es einen Sinn gehabt, aber einen Fingerring? Und wenn man nicht einmal genau wisse, wo er liege? Nagel begann selbst einzusehen, wie unmöglich sein Vorhaben war. Aber dann wusste er sich keinen Rat mehr. Dann war er verloren. Die Augen standen ihm starr im Kopf und Fieber und Angst schüttelten ihn. Er macht Miene, über Bord zu springen, aber der Mann hält ihn fest. Nagel sinkt auch sofort zusammen, matt, todmüde, viel zu schwach, um mit jemand ringen zu können. Der Ring war verloren. Bald war es 12 Uhr und der Ring war verloren. Er hatte ja auch eine Warnung erhalten. In diesem Augenblick schimmerte ein Funken klaren Bewusstseins durch sein Gehirn, und in der kurzen Zeit von 2, 3 Minuten dachte er an unglaublich viele Dinge. Er erinnerte sich auch an etwas, was ihm bisher nicht mehr eingefallen war, das er bereits gestern seiner Schwester schriftlich Lebewohl gesagt und den Brief in den Postkasten geworfen hatte. Er war noch nicht tot. Der Brief aber ging weiter, konnte nicht aufgehalten werden. Er nahm seinen Weg und war nun schon weit fort. Und wenn seine Schwester ihn bekommen würde, musste er bestimmt tot sein. Übrigens war der Ring weg. Seine Zähne schlagen zusammen. Ratlos sieht er sich um. Die See ist nur einen kurzen Sprung weit von ihm entfernt. Er schielt zu dem Mann auf der Ruderbank vorne hin. Der wendet sein Gesicht beständig ab. Doch passt er gut auf, ist förmlich bereit, zuzugreifen, wenn es nötig sein sollte. Warum wendet er die ganze Zeit das Gesicht weg? »Ich will Ihnen an Land helfen«, sagt der Mann. Und er greift ihm unter die Arme und bringt ihn an Land. »Gute Nacht«, sagt Nagel und dreht ihm den Rücken zu. Aber misstrauisch geht der andere ihm nach, behält alle seine Bewegungen heimlich im Auge. Wütend wendet sich Nagel um und sagt, noch einmal gute Nacht, dann will er vom Quai hinunterspringen. Und der Mann ergreift ihn wieder. »Es gelingt Ihnen nicht«, sagt der Dichter Nagels Ohr. »Sie schwimmen zu gut, Sie kommen wieder hoch.« Nagel stutzt und denkt nach. »Ja, er schwamm zu gut. Er würde wahrscheinlich wieder aufsteigen und sich retten.« Er sieht den Mann an, starrt ihm ins Gesicht. Die hässlichste Fratze schaut ihm entgegen. Minute. Minute wieder. Abermals Minute. »Zur Hölle mit dir, du elende, kriechende Natter«, schreit Nagel und läuft davon. Wie ein Betrunkener taumelt er über den Weg, stolpert, fällt und steht wieder auf. Alles tanzt vor ihm und er läuft immer noch, läuft in Richtung Stadt. Jetzt hat er Minute zum zweiten Mal seine Pläne durchkreuzt. Um Himmels Willen, was sollte er schließlich noch ausfindig machen? Er fiel wieder hin. Er hob sich auf die Knie und wiegte gequält den Kopf hin und her. Horch, jetzt rief es von der See her. Es war bald 12 Uhr. Und der Ring noch nicht gefunden. Und hinter ihm kam ein Wesen, er hörte es, ein Schuppentier mit schlaffem Bauch, der über die Erde hinschleifte und eine nasse Spur hinterließ, eine gräuliche Hieroglyphe mit Armen am Kopf und einer gelben Klaue auf der Nase. Wieder rief es vom Meer, und heulend presste er die Hände an die Ohren, um es nicht zu hören. Und springt wieder auf. Noch war nicht alle Hoffnung verloren. Er konnte zu dem letzten Mittel greifen, dem sicheren, sechsläufigen Revolver, dem besten, was es gab. Und er weint vor Dankbarkeit, läuft, was er kann, und weint vor Dankbarkeit über diese neue Hoffnung. Plötzlich fällt ihm ein, dass es Nacht ist. Er kann keinen Revolver bekommen, die Läden sind geschlossen. Und sofort gibt er auf, schlägt ohne einen Laut mit der Stirn auf den Erdboden auf. In diesem Augenblick kamen endlich der Wirt und ein paar andere Leute aus dem Hotel, um zu sehen, was aus ihm geworden sei. Da erwachte er und starrte umher. Er hatte das Ganze geträumt, alles nur geträumt und das Bett nicht verlassen. Einen Augenblick bleibt er liegen und denkt nach. Er betrachtet seine Hand, aber der Ring ist fort. Er sieht auf seine Uhr. Es ist Mitternacht, 12 Uhr. Noch fehlen einige Minuten. Vielleicht entrann er allem. Vielleicht war er doch gerettet. Aber sein Herz schlägt gewaltsam. Vielleicht, vielleicht konnte es 12 Uhr werden, ohne dass etwas geschah. Er nimmt die Uhr in die Hand und die Hand zittert. Er zählt die Minuten, die Sekunden. Dann fällt die Uhr zu Boden. Er springt aus dem Bett. Es ruft, flüstert er und sieht mit aufgesperrten Augen zum Fenster hinaus. Schnell zieht er einige Kleidungsstücke an, öffnet die Türen und läuft auf die Straße. Er sieht sich um, niemand beobachtet ihn. Dann setzt er in großen Sprüngen zum Hafen hinunter, der weiße Rücken seiner Weste leuchtet die ganze Zeit. Er erreicht die Landungsbrücken, läuft weiter bis zum äußersten Quai und springt mit einem Satz ins Meer. Ein paar Blasen steigen auf. Es folgt noch ein kurzer Epilog, der mit den Worten beginnt, in diesem Jahr, im Monat April. Damit ist das Jahr nach allem, was vorher erzählt wurde, gemeint, denn die Erzählung begann so. Um die Mitte des vorigen Sommers war eine kleine norwegische Küstenstadt der Schauplatz einiger höchst ungewöhnlicher Begebenheiten. Es wird also Rückschau gehalten. Und diese Rückschau bringt sogar noch eine kleine Erhellung, Minute betreffend. Sie lässt an die Warnung denken, die Nagel beim letzten Gespräch mit ihm an ihn richtete. Ein Rest von Rätsel bleibt trotzdem. Aber schließlich heißt die ganze Geschichte ja auch Mysterien. In diesem Jahr, im Monat April, gingen Dagny und Martha eines Nachts spät zusammen durch die Stadt. Sie kamen aus einer Gesellschaft und wollten nach Hause. Es war dunkel und hier und da lag Eis auf den Straßen, deshalb gingen sie ganz langsam. »Ich muss immer noch an all das denken«, sagte Dagny, »was heute Abend über Nagel gesprochen wurde. Vieles war neu für mich.« »Ich habe es nicht gehört«, erwiderte Martha, »ich ging hinaus.« »Aber eines wussten sie nicht«, fuhr Dagny fort. »Nagel sagte mir bereits im vorigen Sommer, dass Minute noch einmal schlimm enden würde. Ich verstehe nicht, wie er das damals schon wissen konnte. Er sagte das lange, lange, ehe du mir erzählt hast, was Minute dir angetan hatte.« »Sagte er das?« »Ja.« Sie waren auf den Weg zum Pfarrhof gekommen. Dunkel und still lag der Wald um sie her, nichts war zu hören als der Laut ihrer Schritte auf dem harten Weg. Nach langem Schweigen sagte Dagny wieder, »Hier pflegte er immer zu gehen.« »Wer?« antwortete Martha. »Es ist glatt. Willst du nicht meinen Arm nehmen?« »Doch. Aber nimm lieber du meinen.« Und schweigend gingen sie weiter, Arm in Arm, dicht aneinander gedrückt. Sie hörten »Mysterien« von Knut Hamsun. Übersetzung von Julius Sandmeier. Gelesen von Walter Hilsbecher. Produktion Südwestfunk 1984.